Deutschlandfunk Soundcheck. Und in diesem hören Sie den zweiten Teil der Sendung Der Adler ist gelandet. 35 Jahre Eagles, am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend. Thank you. ist das vielleicht der Eagles-Song? Es ist mit Sicherheit der Song, der am bekanntesten von ihnen ist. Hotel California von der gleichnamigen LP aus dem Jahr 1976. Es hatte, wie gesagt, ein paar Veränderungen gegeben, eine ganze Menge an Veränderungen eigentlich. Selbst wenn nur ein einziges Bandmitglied die Eagles verlassen hatte, Bernie Ladin. Bernie Ladin war wohl Anfang 1976, vielleicht Ende 1975, Anfang 1976 ausgestiegen. Ihm passte die Richtung, die die Band einschlug, die musikalische Richtung nicht mehr. Ihm mag die Größe der Band nicht mehr gefallen haben, das vermag ich nicht zu sagen. Und es gab auf sicher ein paar Konflikte der besonderen Art, ein paar große Konflikte der besonderen Art zwischen ihm und Glenn Frey und Don Henley über die wahren Gründe, warum Bernie Ladin die Eagles verließ, hat er bis heute nicht gesprochen. Ladin hat übrigens vor wenigen Monaten nach 28 Jahren seine erste Solo-LP veröffentlicht. Und mehr zu Bernie Ladin in diesem Programm in der Sendung Rock etc. am Montag, am 1.8. um 22 Uhr und 5 Minuten. Zurück zu den Eagles. Bernie Ladin hatte die Band also verlassen und für ihn war Joe Walsh gekommen. Joe Walsh war in den USA kein Unbekannter, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, er hatte bei einer Rockband, bei einer schweren, harten Rockband mit dem Namen James Gang gespielt. Diese Rockband war in Cleveland, Ohio, beheimatet. Joe Walsh selbst kam aus Kansas und er hatte mit dieser Rockband, deren Leiter er war, einigen Erfolg. Zumindest so viel Erfolg, dass er im Anschluss oder auch neben dieser Band hier und da Gitarre spielen konnte auf vielen, vielen anderen Platten, dass er im Vorprogramm mit James Gang, im Vorprogramm der Who auftreten konnte. Und nun spielte er bei den Eagles. Ob dieser Wechsel von diesem Trio James Gang zu den Eagles rein finanziell motiviert war, auch das mag dahingestellt bleiben. Er fühlt sich zumindest so wohl bei dieser Band, dass er bis heute mit den Unterbrechungen, die diese Band hatte, dabei blieb. Dieser Song Hotel California, was war es? War es Verdruss an der Überflussgesellschaft? War es Sarkasmus? War es Selbstkritik? An dem, wo sie als Band angekommen waren, war es ein Spiel mit sich selbst. Diese Zeilen zum Schluss, you can check out anytime you like, but you can never leave. Du kannst zwar auschecken, aber abhauen kannst du nie. 1975 hatten sie ihr Greatest Hits Album veröffentlicht. Das hat bis heute 23 Millionen Exemplare verkauft. Das ist eine ganze Menge, wenn man es recht besieht. Und dann eben 76 Hotel California mit diesem Riesen-Hit. Einen Song hören wir noch aus diesem Album. Einen Song, den Joe Walsh zusammen mit seinem Bekannten damals, Joe Vitale, geschrieben hat. Pretty Maids Are All in a Row, die Eagles, mit einem weiteren Song, also von der LP Hotel California. And heroes, they come and they go. Pretty Mates All in a Row, die Eagles aus dem Jahr 1976. Geschrieben und gesungen, dieser Song von Joe Walsh, dem neuen Eagles-Mitglied in dieser Zeit. Und wir hören noch einen Song von diesem Album, von Hotel California. Ein Song, den wieder einmal Don Henley und Glenn Frey geschrieben hatten. 7,5 Minuten lang, The Last Resort heißt er. Und er war denn doch schon ungewöhnlich für die Band, für deren Stil, Lieder zu schreiben, zu singen und zu komponieren. Sehr lyrisch, sehr orchestral quasi, sehr ruhig. The Last Resort. She came from Providence, one in Rhode Island, where the old world shadows hang heavy in the air. She packed her hopes and dreams like a refugee, just as her father came across the sea. About the red man's ways, how they love the land. They came from everywhere to the great divide, seeking a place to stand or a place to hide. Down in the crowded bars, out for a good, but it's like a bear. They call it paradise, I don't know why. Somebody laid the mountains low while the town got high. The Last Resort, ein Song von der LP Hotel California. Hatten Sie also den Verdruss an der Überflussgesellschaft Ihres Staates Kalifornien erstaunlich unverblümt artikuliert? Galten Sie nach eigenem Eingeständnis mehr und mehr als, wie Glenn Frey sagte, die Verkörperung dessen, was die Leute an Kalifornien hassen? Sie verhökern romantisierte Nostalgie nach dem alten Westen, meinte der New Musical Express und andere Blätter, waren nicht wenig zimperlich. Sounds aus der Bundesrepublik bezeichnete ihren Sound als absolute Degeneration eines universellen Kommunikationsmittels zur Schickeria-Pose. Immerhin, die Poseure waren gut genug, den Übergang vom Hippie zum Yuppie nahtlos zu machen. Das war 1976. 1977 verließ Randy Meisner, der Bassist, die Band. Für ihn kam Timothy B. Schmidt. Auch er hatte bei Poco gespielt und kam zu dieser Band. Und was machte die Band? Live eine ganze Menge, aber im Studio gar nichts, denn bis zur nächsten LP dauerte es 3 Jahre. Wie gesagt, 1977 kam Timothy B. Schmidt. Und die erste LP, die erschien erst wieder 1979. Und die hieß The Long Run. Hier ist der Titelsong. I used to Was singt er, wenn wir hungrig sind, wird die Liebe uns am Leben erhalten. Die Eagles mit einem Song, mit einem der wenigen Songs, die sie nicht selbst geschrieben haben. Dieser Song ist geschrieben worden von Jim Capaldi und Paul Carrack. Und er heißt Love Will Keep Us Alive. Die Eagles von der CD, wir sind im CD-Zeitalter angekommen, Hell Freezes Over. Aus dem Jahr, wann erschien Hell Freezes Over, 1994. Nochmal ein paar Jahre zurück. The Long Run 1979, Eagles Live 1980. Und was passierte mit Eagles Live auf der Hülle ihres Live-Albums? Bedankten sie sich bei 15 Managern, 6 Promotern, 3 Agenten, 2 Grossisten, einem Buchhalter und 5 Rechtsanwälten. Rechtsanwälte schienen relativ wichtig zu werden für die Eagles, auch wenn es um rechtliche Fragen in der Zusammensetzung der Best-of oder der Very-Best-of CDs kam oder in der Wahrung der Rechte gegenüber dem, was jetzt mit dem Internet passiert und so weiter und so fort. Die Eagles, und dann entstand eben Hell Freezes Over mit diesem Song Love Will Keep Us Alive. Wir hören noch einen Song aus dieser CD. Der heißt No More Cloudy Days, die Eagles. Eine Geschichte aber noch vorher. 1980 die Live-LP und dann 1994 bei einer anderen Firma auch noch die CD Hell Freezes Over. Was hatten sie gemacht all die Jahre dazwischen? Sie waren getourt ab und an. Und insbesondere Glenn Frey und Don Henley hatten natürlich ihre Solokarriere. Und die Eagles standen ein wenig abseits als Band, aber irgendwann ging es dann immer mal wieder weiter. Also noch ein Song von der CD Hell Freezes Over, No More Cloudy Days. Wasn't really sad the way they said goodbye, or maybe it just hurt so bad she couldn't cry. He packed his things, walked out the door, and drove away, and she some foreign land. She stayed at home and tried so hard to understand how someone who had been so close could be so far away, and she became the girl from yesterday. She doesn't know what's right, she doesn't know what's wrong, she only knows the pain that comes from waiting for so long, and she doesn't count the teardrops that she's cried. From Yesterday von der CD Hell Freezes Over. Don Felder, Glenn Frey, Don Henley, Timothy B. Schmidt und Joe Walsh. Das ist die Besetzung dieser CD gewesen. Diese CD war relativ simpel aufgebaut. 4 Songs, die im Studio entstanden waren, und der Rest als Live-Aufnahmen. Und eine dieser Live-Aufnahmen, die hören wir jetzt, und zwar einen Song, den wir vorhin schon einmal gehört haben, aber diesmal in einer etwas anderen Version. Er klingt sehr spanisch, sehr südamerikanisch, und die Band fängt an und das Publikum weiß noch gar nicht so genau, in welche Richtung der Song gehen wird, beziehungsweise welcher Song es überhaupt werden wird. Aber dann ist klar, es ist Hotel California. Thank you. saw a shimmering light. It grew heavy and my sight grew dim. Had to stop for the night. Then she stood in the doorway with the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. Thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. There's plenty of room at the Hotel California. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. How they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain. Please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Sitting by a foggy window, Die Eagles heute, beziehungsweise die Eagles vor einem guten halben Jahr im November 2004 in Melbourne. Ein weiterer Titel von ihrer Doppel-DVD mit dem Titel Eagles Farewell Tour One Live from Melbourne. Und der Song eben, der hieß nur Cloudy Days, und Don Henley hat ihn gesungen und Don Henley und Glenn Frey haben ihn geschrieben. Die Eagles heute, das sind vier Personen, Timothy B. Schmidt und die beiden erwähnten, Don Henley, Glenn Frey und Joe Walsh. Don Felder, der andere Gitarrist, der zum dritten Album dazugekommen war, der hat die Band inzwischen auch verlassen. Vielleicht ist er hinausgeschmissen worden, wer weiß das schon so genau. Zum Schluss hören wir einen Song noch von der LP One of These Nights, und der Song, der heißt Journey of the Sorcerer. Die Eagles. Tschüss.